Was ich mir wirklich wünsche, ist ein guter Mensch zu sein. Warum schlägt die Gesellschaft zum Dank noch auf mich ein? Sie missbrauchen mein Vertrauen, bis ich nicht mehr kann. Nun werd ich mich trainieren, fang mich zu wehren an. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich alle Monster töte, die man auf mich hetzt. Ich bin selbst ein Monster, ich lasse mich nicht hetzen. Und jeden, der mich hetzen will, den reiße ich in Fetzen. Den reiße ich in Fetzen. Schlagstock, Messer, Tränengas, Kampfsport jeden Tag. Tretet ihr mich nur zum Spaß, dreht ich euch in den Sack. Was ich mir wirklich wünsche, ist ein guter Mensch zu sein. Doch mit dieser Meinung fühl ich mich so allein. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich alle Monster töte, die man auf mich hetzt. Ich bin selbst ein Monster, ich lasse mich nicht hetzen. Und jeden, der mich hetzen will, den reiße ich in Fetzen. Den reiße ich in Fetzen.